Ich ruf uns ein Taxi und schick es nach dir. Im Kühlschrank brennt Licht, wo bin ich denn hier? Ist alles so kalt, ist alles so leer. Ich mache mich hin, ich mache Verkehr. Die Neonröhre rührt leise dazu. Nur ich und du. Nur ich und du. Schiffe aus Zigarettenpapier. Kentern auf deiner Haut. Du öffnest dir eine Dose Kompott. Der Saft läuft auf das Laken, mein Gott! Sieh dich doch vor, sieh dich doch an, das schlürft und schlägt sich die Pfunde an. Die Neonröhre rührt leise dazu. Nur ich und du. Nur ich und du. Ich seh aus dem Fenster, die Stadt ist schon da. Du fragst nach der Uhrzeit, ich sage ja. Ich würd dir gefühl ein gutes Werk mit Butterkeksen aus Radeberg. Die Neonröhre rührt leise dazu. Nur ich und du. Nur ich und du. Nur ich und du.